Yes, Leipzig. Yes, world. This is MC Sick of the Fabulous Pseudo Slang, broadcasting live, Radio Blau in full effect. Sleeping with you next to you. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Music of Color Morning Show. Mein Name ist Ramin und ich bin euer Host für die nächsten 3 Stunden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und einen wunderschönen guten Morgen an euch. Wir starten heute mit Musik von Maisha, Inside the Acorn. Und der Song geht raus an alle Personen, die in den letzten Nächten nicht so gut schlafen konnten. Der ist für euch, wenn ihr gerade merkt, dass ihr aufgewacht seid und noch nicht so fit seid. Music of Color. We must get closer to this. It takes courage and strife. Expand your mind, don't let it wither and die. You'll find that it lifts your spirits high to the sky. So meditate. Come on, let's contemplate. Geht raus an alle, die schon eingeschaltet haben. Big up Jürre. Hallo Christina. Gerade war Andy Bay mit dem Celestial Blues und jetzt hören wir Musik von Sarah McFarlane, Freedom Chain. Diesen Song widme ich Helene, die schon eingeschaltet hat. Was geht ab? Freedom Chain is looking in your eyes. Freedom Chain. Looking in your eyes. Song hier heißt Freedom Chain. Und ich finde, wir können sie alle ein bisschen spüren. Es ist auf jeden Fall ein Paradox, in dem wir uns bewegen. Und ich glaube, hin und wieder kommt es einfach mal wieder an, dass die Freiheit, die uns vorgespielt wird, doch nicht alles ist. Könntet, bin ich heute auf jeden Fall hyped und voller Energie, in diese Morningshow zu starten. Ich hoffe, euch ist das nicht zu viel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt Deepest Selections aus Neuseeland. Ein absoluter Lieblingssong von Fat Freddy's Drop. Vielleicht hätte ich heute Morgen auch einfach keinen Kaffee trinken sollen. Vielleicht ist das der Grund. Nächstes Mal bleibe ich beim Minztee und spiele wieder entspannte Selections am Anfang. Obwohl das genau richtig sein sollte für die Morningstunden. Morning comes, the sun gonna paint a view. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist die Music of Color Morning Show. Was geht bei euch so an diesem Morgen? Ich hatte auf jeden Fall ein kleines Frühstück, bin heute rechtzeitig aus dem Bett rausgekommen und habe meinen ersten Kaffee getrunken und fühle mich auf jeden Fall sehr gut. Noch besser fühle ich mich, wenn wir Musik von Shigeto hören. Der Song heißt When We Low. Ganz großen Shoutout raus an Pascal aka Score72, der mir diesen Song gezeigt hat. Checkt bei Gelegenheit auf jeden Fall auch die Sunday Sessions aus. Absolut großartige Mixreihe und ich glaube, es sind mittlerweile 360. Thank you. geht raus an Fabian und Anita. Schön, dass ihr wieder live dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Music of Color. Musik von der großartigen Charlotte Dos Santos. Der Song hier heißt Cleo. Und alle paar Monate oder alle paar Wochen bleibt er in meinem Kopf hängen und deswegen wollte ich ihn jetzt mal wieder spielen. What be it for her life? Habe ich zu viel versprochen? Charlotte Dos Santos hat jetzt auch ein neues Album raus, das ich noch nicht angehört habe, aber das definitiv mit Spannung erwartet wird. Während ich hier ein bisschen multitaske und die nächste Platte auflege, das hier ein absolut großartiger Song von der französischen Hip-Hop-Band Hocus Pocus. Sortez de nulle part, elle porte des initiales, les miennes, des nôtres, quand tes souvenirs s'affaissent. Elle est ta mémoire, pour ne pas qu'on oublie, toi, moi, les autres, une vieille VHS. Sortez de nulle part, elle porte des initiales, les miennes, les nôtres, quand tes souvenirs s'affaissent. Elle est ta mémoire, pour ne pas qu'on oublie, toi, moi. J'ai fait retour rapide. Pour jeter un œil en début de séquence, j'ai vu quelques images difficiles à dater. Un petit con qui n'avait pas réalisé sa chance. Génération Albator et Club Dorothée, je me suis vu sur mon vélo. Première fois sans les roulettes. Pantalon rapiécé et mon masque de Zorro. Les coudes écorchés après quelques mètres, je me revois. Dans mon armure à bretelles avec mon bouclier en boîte de cornflex. Mon arc, disons un bout de ficelle. Et des flèches en forme d'accent circonflexe. J'aimerais refaire le montage, couper des séquences et raviver les teintes, réécrire les dialogues, refaire le doublage, réparer cette bande que le temps esquinte. C'est l'histoire d'une vieille VHS. Sortez de nulle part, elle porte tes initiales, les miennes et nôtres quand tes souvenirs s'affaissent. Elle est ta mémoire pour ne pas qu'on oublie, toi, moi, les autres, une vieille VHS. Sortez de nulle part, elle porte tes initiales, les miennes et nôtres quand tes souvenirs s'affaissent. Elle est ta mémoire pour ne pas qu'on oublie, toi, moi. Un peu plus loin, je presse pause. Et l'image se fige sur une drôle d'époque où le corps change et la métamorphose. Que ce soit tendance de perdre son froc. Je me vois, moi et mes potes à roulette, nos surnoms à la con et nos chevilles flinguées. Ça peut paraître désuet si je te dis la vie c'est le skate. Et que j'ai pas fini de zigzaguer sur ma planche. Petit rebelle sans cause à part faire flipper ma board et les vieilles connes. Un instant de nostalgie et je lâche la pause, histoire de voir à quoi plus tard ressemblait ma pomme. Un instant de nostalgie. C'est l'histoire d'une vieille VHS. Sortez de nulle part, elle porte tes initiales, les miennes et nôtres quand tes souvenirs s'affaissent. Elle est ta mémoire pour ne pas qu'on oublie, toi, moi, les autres, une vieille VHS. Sortez de nulle part, elle porte tes initiales, les miennes et nôtres quand tes souvenirs s'affaissent. Elle est ta mémoire pour ne pas qu'on oublie, toi, moi. J'ai vu ce jeune homme à qui la vie sourit, mais parfois de manière crispée. 1m80 de passion que la musique nourrit, 65 kilos de doute à dissiper, yeah. J'ai vu mon neveu sur son vélo, première fois sans les roulettes. Pantalon rapiécé, son masque de robot, les coudes écorchés après quelques mètres. Ce portrait de famille où des visages se tendent, des images perdues que j'aimerais sauver. Malheureusement cette cassette arrive en fin de bande, mais le film est loin d'être achevé. C'est l'histoire d'une vieille VHS. Sortez de nulle part, elle porte tes initiales, les miennes et nôtres quand tes souvenirs s'affaissent. Elle est ta mémoire pour ne pas qu'on oublie, toi, moi, les autres, une vieille VHS. Sortez de nulle part, elle porte tes initiales, les miennes et nôtres quand tes souvenirs s'affaissent. Elle est ta mémoire pour ne pas qu'on oublie, toi, moi. Das war gerade Musik, die ich früher in meinen Schulzeiten immer gehört habe. Und jetzt als nächstes Musik, die ich erst später entdeckt habe, die aber auf jeden Fall schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Searching. Musik von der absoluten Überlegende Roy Ayers. Der Song hier heißt Searching. Das hier ist Musik von D-Dob, der Produzent, den ich in meiner alten Heimatstadt Kiel kennengelernt habe, der mittlerweile in Köln wohnt, wenn ich mich richtig erinnere. Der Song hier heißt Coral und ist seine letzte Veröffentlichung. Das geht raus an Helene Fares, die so nett war, unsere Show zu verlinken, und alle Leute, die vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben. Das ist Erica Badu mit On and On. Thank you. same for singers. Got a sing on the beats they bring us, but that's all I have, ain't got no more. But still the people really wanna know why would you Good morning to the Netherlands. Hello Isa, hello Hugo. Ganz lieben Shoutout an Elona, die eingeschaltet hat. Vielen Dank für deine Nachricht. Erykah Badu für viele Personen in den 90ern und den 2000ern und auch jetzt immer noch ist, ist Patrice Rushen auf jeden Fall schon vor 30 Jahren gewesen. Also checkt mal ihre Karriere aus, checkt mal ihre Musik aus. Absolut großartige Frau, tolle Pianospielerin und mit so vielen guten Songs, so wie diesem hier. Das ist Remind Me von Patrice Rushen. Thank you. Ich merke immer dringender, dass ein Chatroom auf jeden Fall benötigt wird. Aber ganz liebe Grüße und Shoutouts an Enver, an Denis, an Mary J, was geht ab? Julian Kramer, aka JJ Kramer, locked in. Kim aus Kiel, Sarah. Und natürlich ganz liebe Grüße nach Hamburg an Nick, an Jona, an Anja, an alle, die eingeschaltet haben. One of those lonely winners. You sat in your lonely dark room listening to Dilla, hoping they would remember. If not, fuck them hoes. And fuck what they know. Fuck them hoes. And fuck where they go. them whole and fuck what they know. Where they go, where they go, just remember, fuck them all. Fuck me and a saint, sometimes I'm a sinner. Tell me why the crime don't fit the offender. Tell me why I'm sublime and I'm a contender. Why I'm still a contender. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist die Music of Color Morning Show. Mein Name ist Ramin, ich bin euer Host. Und wir haben jetzt die erste von 3 Stunden geschafft und haben noch 2 aufregende Stunden vor uns. Und ich habe ganz vergessen anzukündigen, was heute in der Show passiert. Wie ihr ja gehört habt, habe ich schon einige meiner Lieblingssongs der Zeit gespielt. Und jetzt noch mehr Sounds, um wach zu werden, um ein bisschen zu fordern, um Yoga zu machen, um Frühstück zu essen, um sich einfach gut zu fühlen. Und später haben wir noch 2 tolle Interviews, auf die ich mich total freue. Also bleibt dran, bleibt wo ihr seid, hier bei der Music of Color Morning Show. Vielen Dank. Ooh. Also wann wäre nicht der bessere Moment oder der beste Moment, um 15 Minuten Pharoah Sanders Stück zu spielen, als in einer dreistündigen Morningshow? Der Song hier heißt Love is Everywhere und ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsstücke und absolut wichtiges Stück, Musikgeschichte. Vielleicht auch ganz passend, gerade durch die ganzen gesellschaftlichen Einschränkungen durch Covid-19, halt runterzufahren und auch zu entspannen und wieder in sich zu gehen. Und wenn das nicht der richtige Song ist, dann weiß ich auch nicht weiter. An Alexa, die eingeschaltet hat und mir einen guten Morgen wünscht. Sie hört die Show und sortiert dazu selbst Platten für ihren Stream im Fahrradkino heute Abend. Also wer in Kiel ist oder überhaupt wer Interesse hat, schaut mal beim Livestream vom Fahrradkino-Kombinat aus Kiel vorbei. Die streamen nämlich heute Abend von 18 bis 22 Uhr auf Twitch. Ganz liebe Grüße nach Kiel zurück. We'll be right back. jetzt die Music of Color Morning Show. Mein Name ist Ramin. Könnte sein, dass wir gerade kleine Probleme mit dem Mikrofon hatten. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, dass die Music of Color Morning Show. Ich habe jetzt seit letzter Woche ein neues Mikrofon und einen kleinen Vorverstärker und bin eigentlich der Meinung, dass der Sound besser sein müsste. Aber ja, kleine technische Probleme am Anfang sind immer normal, glaube ich. Jetzt gerade hören wir Musik von Pharoah Sanders, der Song heißt Love is Everywhere und das ist genau unser Prinzip des Community Radios und von dieser Morning Show. Deswegen nochmal ganz liebe Grüße an Ramla aus Leipzig, Fine und Froni aus Hamburg, Marielle, Trong, Aditi und die Music of Color Family. Das geht raus an B-Girl Me, an Charlie, an Vanessa, vielen Dank. Übrigens, checkt auf jeden Fall auch Vanessas Mix aus, den sie für Input gemacht hat. Check, mic, check, mic, check. Danke, Vanessa. 19 Minuten 44, das war auf jeden Fall der Music of Color Morning Show Rekord bis jetzt. Und jetzt mein letzter Fund im Whispers Plattenladen in Leipzig. Das hier ist Gábor Szabó, verrückter Gitarrenspieler aus Ungarn, soweit ich es gehört habe. Keep smiling, people. An mich selber, weil ich dachte, dass es einen kleinen Mic-Ausfall gab. Check die Hookline. hier auch nochmal bedanken bei der Radio Blau Crew, dass wir diese Show machen können. Vielen Dank für die Möglichkeit. Music of Color Morning Show, und wer die letzten Wochen schon dabei war, weiß auf jeden Fall, dass ich gerne ein paar kleine Telefoninterviews führe oder mal Leute spontan anrufe, um sie zu Themen zu befragen. Und ich versuche es jetzt mal mit der nächsten Person, und zwar, das ist Trong, ist ein sehr spannender Mensch, den ich hier in Leipzig kennengelernt hat, und ich würde einfach gerne mal mit ihm ein bisschen quatschen, was bei ihm so geht. Ich versuche mal anzurufen. Hallo, hallo. Hi. Na, was geht? Ja, ich bin gerade aufgestanden tatsächlich. Zu später Stunde, weil ich mir gestern noch in aller Gemütlichkeit irgendwie Risotto gemacht habe und dann auch noch eine Flasche Rotwein reingekippt habe. Und jetzt hat es morgens ein bisschen länger gedauert, aber das darf ich mir auch erlauben zum Morgen. Ja, das würde ich auch sagen. Do you, Trong? Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin heute irgendwie früh wach gewesen und hatte irgendwie deswegen schon gleich von Anfang an recht viel Energie. Geil. Schön, dass du da so gut in den Tag starten konntest. Toll. Ja, ja. Ich freue mich auch sehr. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Ja, bin mal gespannt, gern. Was dann passiert. Ja, ich auch. Keine Ahnung. Was soll ich zu mir erzählen? Ich bin Tron, wohne in Leipzig, jetzt sind wir seit 3 Jahren. Und bin Teil von Music of Color seit ein paar Monaten und freue mich total, dass ich irgendwie Teil davon sein kann. Und darüber hinaus bin ich auf jeden Fall politisch aktiv, verstehe mich als Postmigrant, bin umtriebig in der Leipziger Subkultur, bin in Sachsen geboren und aufgewachsen und kann auch Sächsisch reden, also fühle mich tatsächlich auch hier irgendwo im sächsischen Land auch sehr heimatlich. Genau, vielleicht so ein paar Eckdaten von mir. Mhm. Okay, und du hattest mir mal, als wir uns kennengelernt haben, von einem sehr einschneidenden Moment erzählt, wo du dich irgendwie so musikalisch auf jeden Fall so ein bisschen verliebt hast oder irgendwie was über dich selber gelernt hast. Magst du das kurz erzählen? Ja, wo ich mich selber kennengelernt habe bezüglich der Musik. Also da gibt's, glaube ich, total viele Momente. Ich weiß gar nicht mehr konkret, was für einen Moment ich dir erzählt habe. Von dem Festival in Italien. Wie bitte? Das Festival? Ja, genau. Ah ja, okay, darauf willst du hinaus, verstehe. Ja, das war krass irgendwie. Ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus. Das war ein Moment, wo ich mich selber in meinem Leben ein bisschen lost gefühlt habe und habe dann beschlossen, alleine nach Italien zu fahren, weil es da ja irgendwie gutes Essen gibt, eine coole, offene, südländische Mentalität. Und genau, bin da so ein bisschen rumgetourt in meinem Rucksack und irgendwann war ich dann in Florenz. Und Florenz war quasi ja so ein Stopp für mich, wo ich mich zum ersten Mal so richtig einsam gefühlt habe auf meiner Reise und bin dann in so eine Bar gesteuert. Das war auf so einem Platz und habe dann auch sehr offen dann erzählt, wie es mir gerade so geht, an welchem Punkt ich gerade in meinem Leben bin, mich zu entscheiden, ob ich jetzt irgendwie weiter studieren soll oder irgendwie was anderes machen soll. Und genau, die Barkeeperin schaute mich dann irgendwie so an, hatte voll die offenen Ohren und meinte dann so, hey Trong, du scheinst mir irgendwie voll sympathisch zu sein, hast du nicht Lust, mit auf ein Festival zu kommen? Genau, und dann habe ich mich spontan entschieden, einfach mitzufahren und habe dann auch auf das Booking geschaut. Und da spielte tatsächlich dann auch als Liveband Yusuf Kamal. Und das war auf jeden Fall krass, ich kannte ihn schon von so einer Platte, die ich im Wari hier noch Leipzig gehört habe. Und bin dann hingegangen und das war auf jeden Fall ein krasser Moment, weil das so ein kleiner Bauernhof war. Platz für 1000 Leute, würde ich sagen, eine krasse Soundanlage. Und alle Menschen, die dort waren, waren so Musikliebhaber. Die wussten auf jeden Fall, wo die Musik herkam, was die Musik verbinden konnte miteinander. Und das war ein toller Moment. Ich habe da tolle Menschen kennengelernt, tolle Acts, die mich jetzt auch irgendwie nachhaltig geprägt haben. Irgendwie an dem Wochenende haben Floating Points gespielt mit einem 4-Stunden-Live-Set, Soul in the Hole mit einem 2-Stunden-Live-Set, Bradley Zero, also irgendwie so Namen, die mich jetzt irgendwie gerade noch sehr nachhaltig in meinem Musiktaste beeinflussen. Und ja, freue mich irgendwie darauf, dass das vielleicht irgendwann in einem Jahr vielleicht auch, dass diese Möglichkeiten, so eine Musik mit Menschen zu teilen, wieder möglich ist. Genau, das ist vielleicht so eine short long story von meiner Beeinflussung der Musik. Ja, ich fand auf jeden Fall, dass das so ein Moment war, wo ich dachte, wow, wir haben irgendwie ähnliche Ansichten, was Musik angeht, und ich habe mich total für dich gefreut, dass du das so erlebt hast. Und ja, ich freue mich genauso wieder drauf, mit Leuten gemeinsam, mit Menschen zusammenzukommen. Apropos mit Menschen zusammenzukommen, wir haben ja auch in letzter Zeit öfter über den Begriff Community geredet und warum das so für uns beide wichtig ist. Magst du vielleicht aus deiner Sicht mal sagen, warum Community gerade in deinem Leben in letzter Zeit einen größeren Stellenwert hat? Ja, voll. Also für mich ist Community auf jeden Fall auch ein Begriff, der wechselhaft ist. Also ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Communities und auch so unterschiedliche Communities, wo ich vielleicht auch unterschiedliche Identitäten vielleicht auch mehr rauslassen kann, mehr zeigen kann. Und wenn ich vielleicht auch konkret über die Community rund um Music of Color rede, geht es mir auf jeden Fall auch so um meine Identität als Mensch of Color. Irgendwie ist das ein Thema, was mich schon jetzt seit längerer Zeit beschäftigt. Und mit Music of Color ist irgendwie so eine Community da, die verschiedene Sachen verbindet, die mich als Mensch irgendwie auch ausmacht. Also wir hatten ja gerade über Musik geredet, über die Gemeinschaft an sich, Sachen miteinander zu teilen, sei es irgendwie einfach nur Lebensansichten, eine Struggle mit der Welt und so weiter und so fort, aber auf jeden Fall auch dieses strukturelle Ding, was uns irgendwie auch ja immer zu schaffen macht, also der Rassismus in der Gesellschaft und dass unsere Hautfarbe quasi auch immer oft als Marker genutzt wird, dass wir irgendwie als ja die anderen gesehen werden. Und irgendwie empowert mich das, dass wir genau diese Sache irgendwie auch einfach annehmen und sagen, hey, wir stehen zu unserer Farbe, aber irgendwie lassen wir uns nicht nur auf unsere Farbe beschränken, sondern sind total komplexe Identitäten. Und für mich bedeutet dementsprechend auch Community, sich nicht nur auf die Hautfarbe beschränken zu lassen, sondern dass wir unsere Arbeit, unsere Passion zur Musik und alles, was uns irgendwie auch so ausmacht, die Grenzen unserer Identität auch sprengen und uns immer wieder neu finden. Ne? Ja. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin ja immer dabei, so mehrere mit Platten aufzulegen, irgendwie zu gucken, wer einschaltet und Grüße zu verteilen, und dann fällt das manchmal ein bisschen schwer, da die Ruhe zu finden und die richtigen Worte, und deswegen genieße ich es voll, diese Gespräche zu haben. Ich wünschte, es könnte so im richtigen Ort sein, aber vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich hatte dich auch gefragt, ob du nicht einen Song auswählen möchtest. Ja. Und du hast mir was geschickt von Bobby Humphrey. Magst du irgendwie was dazu sagen, warum gerade der Song das war? Mhm. Aber das war irgendwie eher so eine intuitive Sache. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen öfters Gespräche mit Friends, die irgendwie... Und Genau, für mich war dieser Song irgendwie mit seiner Message zu sagen, hey, mit dir fühle ich mich gut, you make me feel so good, wollte ich irgendwie auch musikalisch was ausdrücken und diesen Link, den habe ich jetzt schon öfters Friends geschickt, ja. So zum Morgen und sagen, hey, schön, dass es dich gibt, gut, dass ich mich mit dir so wohlfühlen kann und genau, irgendwie dieses Intro mit dem Klavier und dann den einsetzenden Bass, also das ist echt ein geiler Song und Bobby Humphrey ist auch irgendwie, genau, ist einer der ersten Frauen, die in dem Blue Note Label auch released worden sind und die spielt immer noch, also sie lebt auch noch und ist auf jeden Fall eine tolle Frau und spielt begnadet Querflöte, also ich bin auf jeden Fall großer Fan von ihr, ja. Ja, ich auch. Ich hatte meine erste Bobby Humphrey-Platte, glaube ich, in Belgien gekauft, als ich auf der Durchreise war, nach einem Besuch in London. Und da war ich im Plattenladen und die lief da und ich habe mich verliebt und war so, oh, die muss ich mitnehmen. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall auch gefreut, dass wir die Liebe zu Bobby Humphrey auf jeden Fall teilen. Trong, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich werde den Song jetzt gleich mal spielen. Hast du irgendwie Shoutouts oder Grüße oder irgendwas, was du noch loswerden willst? Ja. Shoutouts gehen heute mal nach Lisa, zu meiner kleinen Schwester, die ist Hammer, die ist 16 Jahre alt und die macht so straight ihr Ding und hat mir so erzählt, dass sie jetzt demnächst in so einem Theaterding mitmacht und was hochziehen will, genau, und da bin ich als Bruder da irgendwie voll stolz auf sie, also Shoutout an meine Schwester Kim. Shoutout an dich und alle, die eingeschaltet haben, schön, dass es euch gibt und bis bald, ja, mach's gut. Jo, vielen Dank für deinen Anruf, ciao. Und jetzt die Selection von Trong, Bobby Humphrey, You Make Me Feel So Good, hier bei der Music of Color Morning Show. We'll be right back.

Finn, Philipp, Nico, Caro, seid ihr am Start, schickt man ein Signal. Wenn Robert Glasper Radiohead covert. so nice to see you when I rise. When I look outside my window, I behold Mother Nature's grand design. There's a festival of color blazing in the morning sunshine. But the sight that brings me so much joy and puts a smile on my face is the golden yellow petals of my favorite bloom as it crowns this sacred space. Sunflowers in my garden follow the path of the sun. Sunflowers in my garden follow the path of the sun. It's amazing that something so beautiful begins as a simple seed. And the very thing designed to make it grow reflects the thing that it would be. To wake each day and bathe within the solar flower's golden rays. As creation sets before your very eyes, this flower sees the sun along its way. Sunflowers in my garden follow the path of the sun. Sunflowers in my garden follow the path of the sun. Hello, pretty yellow flowers of the sun, so nice to see you when I rise. Hello, pretty yellow flowers of the sun, so nice to see you. Perfect way to begin the day. Beautiful golden sunflowers on display, planted in the garden, born on solar winds, turns itself toward the sun as the day begins. What a perfect way to begin the day. Beautiful golden sunflowers on display, planted in the garden, born on solar winds, turns itself toward the sun as the day. letzte Song war von Build an Ark, heißt Sunflowers in My Garden. Und jetzt Musik von dem großartigen First Word Label aus London. Das hier ist 14KT mit Mainstream. Ganze Zeit mich irgendwie Wege sehen lassen hat, die ich vorher nicht gesehen habe, und deswegen freue ich mich schon sehr auf das nächste Telefonat mit unserem nächsten Gast. Wir haben uns noch gar nicht so mega oft im echten Leben getroffen, aber ich verfolge ihre Arbeit schon seit vielen, vielen Jahren und bewundere sie für ihre Herangehensweise, aber das werden wir ja gleich im Telefonat auch noch weiter erläutern. Ich werde es jetzt mal bei Sarah Farina in Berlin versuchen. Hallo. Hi. Na, Sarah, wie geht's dir? Gut, auf jeden Fall. Bin noch nicht ganz wach, aber ich bin gestern etwas spät ins Bett gegangen. Was hast du gestern denn gemacht? Boah, ich habe einfach nur ganz viel Netflix geschaut. Okay. Ist das so dein Zeitvertreib in den letzten 2 Monaten gewesen? Ja, irgendwie schon ein bisschen, aber nicht nur natürlich. Aber abends auf jeden Fall schon mal öfters. Ja. Es fällt gar nicht so leicht, immer ja, unter solchen Umständen dann irgendwie auch kreativ zu sein, gerade wenn man vielleicht seine Energie von Menschen bekommt oder von Orten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so einfach, eine Struktur zu finden. Ja. Ja, und für die Leute, die dich nicht kennen, magst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie deine Struktur oder was in deinem Leben davor passiert ist, was dich so beschäftigt hat? Also, ich bin ja eigentlich DJ und Produzentin. Und kann es natürlich jetzt nicht mehr so richtig ausführen. Ich mache gerade noch viel Musik auf jeden Fall, das ist cool. Versuche mich da reinzuhängen und meine Musik fertig zu produzieren, weil ich auch eigentlich gerne meine EP releasen würde. Und davor habe ich einfach eigentlich ja weltweit aufgelegt. Ja, und du hast ja jetzt seit vielen Jahren jetzt irgendwie auch eine echt interessante und spannende Entwicklung irgendwie hingelegt, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, bist du dir schon immer sehr treu gewesen. Von dem ersten Moment an, wo ich dich kennengelernt oder deine Musik eher kennengelernt habe, ist da schon so ein roter Faden drin. Würdest du sagen, was deine Musik ausmacht? Auf jeden Fall. Also ich finde, es dauert immer auf jeden Fall ein Weilchen, bis man, seinen Sound findet als DJ, als Produzentin und so weiter. Aber es hat sich auf jeden Fall verfestigt und ich freue mich auch total, dass Leute das schon verstanden haben oder ungefähr wissen, was sie von mir erwarten können. Ja, und du hattest ja auch dir einen eigenen Begriff sozusagen, einen selbstbestimmten Begriff für deine Musik ausgewählt, oder? Genau, du kennst es ja, als DJ wird man oft gefragt, was für eine Musik spielst du denn? Ja, die schlimmste Frage. Ja, genau. Und es ist immer ein bisschen so anstrengend, irgendwie verschiedene Genres aufzuzählen. Und ich habe mir dann einen Begriff ausgedacht, der heißt Rainbow Bass. Ich finde, dass die Musik, die ich höre, und es sind sehr viele unterschiedliche Musikstile, sich für mich in Farbe quasi übersetzen lassen und dass die verschiedenen Musikstile auch miteinander verbunden sind, wie die Farben in einem Regenbogen. Und also quasi die Essenz davon ist vor allem immer der Bass in der Musik, der auch mit den Leuten immer resoniert. Kennst du ja auch selber im Club, wenn der Bass einsetzt, dann reagieren die Leute auf jeden Fall. Und deswegen habe ich den Begriff Rainbow Bass erfunden. Ja, ein sehr schöner Begriff, und natürlich Music of Color und Rainbow Bass sind absolut befreundet, würde ich mal sagen. Stimmt, warum hast du denn eigentlich die Show Music of Color genannt? Ja, eigentlich aus ähnlichen Gründen. Das ist ein bisschen länger, aber du drehst den Spieß ja jetzt auch um. Ich weiß nicht, ob ich mir das gefallen lassen darf. Aber also ich fand Music of Color eben halt auch so diese Frage, welche Musik spielst du? Und ich versuche halt eher so Genregrenzen zu verbinden oder irgendwie so diese Grauzonen zu betonen und dann irgendwie auch eine Stimmung, die generiert wird, also eher was Fröhliches, Positives, und dann natürlich für mich auch so ein politischer Einfluss, der immer irgendwie da war. Also ich habe immer gemerkt, wo die Musik eigentlich wirklich herkommt, und deswegen hatte ich Music of Color benutzt. Ja, das ist voll schön, weil ich finde auch, die Message von Rainbow Bass ist eigentlich auch, dass wir alle miteinander connected sind, weil die Musik wurde ja auch von Menschen kreiert. Und dass das eigentlich grenzenlos ist. Also für mich gibt es nicht wirklich diese Genregrenzen oder diese Schubladendenken. Und das kann man auch einfach auf unsere Menschheit quasi übersetzen, dass wir am Ende des Tages eigentlich auch alle miteinander connected sind. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Sarah, ich hatte dich ja gebeten oder hatte dich gefragt, ob wir über dein letztes Projekt reden können. Da hatte ich mir eigentlich auch ganz doll erhofft, dass wir haben uns leider viel zu wenig gesehen, obwohl ich schon irgendwie so deine Sachen seit so 9 Jahren verfolge und war so, ja, jetzt endlich vielleicht mal ein bisschen die Chance mehr zu connecten. Das war Politics of the Dance Floor. Magst du sagen, was dahinter steckt und was ihr vorhabt? Also Politics of the Dance Floor wäre eine Veranstaltung gewesen, die hätte jetzt Anfang April stattgefunden im HKW mit Mike Banks, DJ Ripley und weiteren Personen. Und dort wollten wir mal diesem Thema Raum geben und auch das Publikum mit einbeziehen. Das Event habe ich zusammen mit meiner Freundin Kerstin Meissner gestartet, und jetzt schauen wir gerade, wie wir eine Remix-Version davon machen können. Es gibt ja immer noch viele Leute, die behaupten, Politik hat auf dem Dancefloor nichts verloren. Dem kann ich aber nicht zustimmen, weil wie gesagt, ne, das ist von Menschen gemacht. Das Menschdasein alleine ist schon politisch, und wir wollten dem Raum geben. Aber vor allem auch, anstatt sich zu beschweren oder sich nur auf die negativen Aspekte zu konzentrieren, auch Lösungsansätze quasi zu erforschen. Okay, und gibt es schon eine Alternative, was jetzt mit der Veranstaltung passiert, oder wartet ihr darauf, dass wieder alles offiziell mit Menschen stattfinden kann? Oder? Also eigentlich planen wir schon, dass wir das dann irgendwann mal in echt quasi nochmal ausführen können. Mhm. Wir sind aber auch gerade dabei zu brainstormen, wie wir das, also natürlich nicht genau das gleiche Event, das geht so nicht, das funktioniert nicht mit dem Anspruch, aber wir wollen auf jeden Fall etwas haben, wo wir schon mal uns darauf einstimmen können. Vielleicht, weiß nicht, kann alles Mögliche sein in Form von einem Podcast oder irgendwas anderem. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, und ich kann da nur meine absoluten Unterstützung und Neugier, was dieses Thema aussprechen, und ja, freue mich da jetzt schon drauf. Ja, ich mich auch. Sarah, eine Sache wollte ich dich auch noch fragen, und zwar eine Sache, da wo ich mich immer total drüber gefreut habe und über die wir connected haben, ist ja irgendwie eine Verbindung nach Detroit oder zu Detroit. Magst du mal sagen, wie das bei dir entstanden ist und was das bei dir bewirkt hat? Also ich hatte ja letztes Jahr das Glück, dass ich nach Detroit reisen konnte durch eine Förderung des Music Boards. Die bieten so verschiedene Residencies an, das Music Board in Berlin, und konnte dann ja fast 2 Monate in Detroit verbringen in einem Haus von Submerged beziehungsweise dem Underground Resistance Headquarters, und konnte an meiner Musik arbeiten und habe halt wirklich jeden Tag mit Menschen wie Mike Banks oder Cornelius Harris oder John Collins Zeit verbracht und deren Geschichte hören können, und habe unfassbar viel gelernt und die liebsten Menschen überhaupt kennengelernt, und es war einfach nochmal so schön zu sehen, zu verstehen, warum die Musik, die dort herkommt, so klingt, wie sie klingt, und was auch die ganzen politischen Aspekte betrifft. Und das hat mich auf jeden Fall nochmal darin bestärkt, dass der Dancefloor ein politischer Ort ist. Ja, es sind schon große Unterschiede, so die Realitäten von den Personen in Detroit, da wo zum Beispiel Techno herkommt und dann wie Techno oder so Musik in Europa dann dargestellt und konsumiert wird, das ist schon nochmal ein Unterschied, oder? Ja, es wird auf jeden Fall auch sehr weiß gewaschen. Das ist sehr, sehr schade, aber es gibt auch Bewegungen, zum Beispiel aus New York von jungen MusikerInnen, die haben eine Bewegung losgetreten, die heißt Make Techno Black Again. Ja, das finde ich sehr gut auf jeden Fall. Das gefällt uns. Wo müssen wir unterschreiben? Ich sag dir Bescheid, sobald ich mehr weiß. Das ist gut. Dann auch noch eine weitere Verbindung irgendwie nach Detroit, die ich dann erst rausgefunden habe. Also ich frage ja immer nach irgendwie so Songempfehlungen. Und da hattest du mir diesen einen Song geschickt, den habe ich gestern Abend angemacht und es war so richtig wunderbar und ich habe mich total darüber gefreut, das zu entdecken. Und dann habe ich entdeckt, dieser Remix ist von einer Harpenspielerin und Musikerin aus Detroit. Genau, Aya Simone heißt sie. Die ist eine wunderbare Musikerin, auch Aktivistin. Und ja, ich kenne sie persönlich nicht, aber ich glaube, dass sie ziemlich, ziemlich cool ist und die Musik spricht auf jeden Fall auch schon für sich. Ja, genauso cool wie du. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du so spontan bist und irgendwie das mit dem Anruf gemacht hast und irgendwie allgemein bei allen Sachen, die du machst, so eine Positivität hast und auch eine Offenheit ausstrahlst. Ich finde, das ist sehr wichtig in unserer Musikszene. Danke. Ja. Ist das erste Live-Interview mit per Telefon, das du im Radio gemacht hast? Nee, ich hatte schon tatsächlich ein paar andere. Okay. Ja. Und was passiert sonst noch in nächster Zeit bei dir, Sarah? Also eigentlich nicht so viel, ne? Also ich muss mir auf jeden Fall langsam mal überlegen, was ich sonst noch so machen kann, um Geld zu verdienen. Das ist natürlich ziemlich schwer als selbstständige Person. Ja. Gerade, also jeder hat es natürlich schwer auf seine eigene Art und Weise. Da muss ich mal mehr in mich gehen und ansonsten, ja, ich wünsche mir einfach, dass ich die Zeit gut nutzen kann, um meine Musik fertig zu machen, aber möchte mir auch gleichzeitig Raum geben für mein launisches Dasein manchmal, weil es doch eine echt sehr spezielle Situation ist und ich immer die ganze Zeit irgendwie Kreativität aus mir rausholen kann. Ja, das sind sehr schöne und sehr wahre Worte und das ist genau das, wonach wir in dieser Morning Show auf jeden Fall versuchen zu leben. Sarah, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und den Anruf angenommen hast. Und möchtest du noch Shoutouts rausgeben, bevor wir deinen Song spielen? Shoutouts gebe ich raus an Score von dem Very Plattenladen. Das ist lieb. Ja. Sarah, mach's gut, vielen, vielen Dank und bis bald hoffentlich. Ja, bis ganz bald. Ganz tschüss. Bald, ganz tschüss. Bald, ganz tschüss. Bald, ganz bald, ganz bald, ganz bald, ganz bald, ganz bald, ganz bald, ganz bald, ganz bald, ganz bald. Selected von Sarah Farina aus Berlin. always manage to change my mind. Hoping that it wasn't just a waste of time. Said it once before, you leave her behind. Probably telling her the same damn thing at the same damn time. Vielen Dank nochmal an Sarah, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und überhaupt vielen Dank an alle, die bis jetzt eingeschaltet haben. Es freut mich wirklich sehr. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als Samstagmorgen aufzustehen und mit euch gemeinsam Musik zu hören. Thank you. Shoutout an Philipp, der jetzt gerade aufgestanden ist und jetzt eingeschaltet hat. Schön, dass du da bist. Let's go. Music of Color Morning Show. Gehen raus an den Homie Aaron und natürlich auch an Alex Rita aus London, an Story Story Story, Fabian und Paula, an mein Homie Tim, Big Up Shin, an Paul und die Call Shop Family, Olivia aus Konstanz, Solina, was geht ab? Nochmal ganz liebe Grüße an Hinnerk aus Kiel. Was geht? Jesse aus Groningen. Pani aus Teheran. Jonathan aus Kopenhagen. Delphonic aus Berlin. Ganz liebe Grüße aus an Anja von Radio Blau. Proud Palms, Juri und Renata, Ola, Tom, Gerald, Yannick und alle weiteren, die eingeschaltet haben. Vielen Dank, es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Wir kommen jetzt in die letzte halbe Stunde der Music of Color Morning Show und ich glaube, ich werde nochmal ein, zwei kleine Songs spielen, zu denen wir bei uns zu Hause oder jeder bei sich zu Hause ein bisschen tanzen kann. Bleibt, wo ihr seid, bis um 12. Jetzt gerade Musik von DJ Jazzy Jeff. Der Song heißt A Charmed Life. Der nächste Song, den widme ich Jürre und Kim aus Groningen. So gewisse Songs, die müssen auf jeden Fall gerewindet werden. Das ist einer, Jill Scott, Golden. Ganz besonderen Shoutout an Helene, die vom ersten Song bis jetzt immer noch dabei ist. Unglaublich. Like it's golden. Das geht raus an alle Leute, die sich genauso wie ich darüber gefreut haben, dass Jill Scott läuft. Außerdem extra Shoutout an Renata, die meint, dass es eine super Sendung geworden ist. Perfekt zum Frühstücken und dann Pflanzen umtopfen. Außerdem ganz liebe Grüße nochmal nach Kiel an Hindak und Johanna, die der Morning Show lauschen beim Frühstück und bisher alle Sendungen gehört haben, zwar nicht immer live, aber immer dabei. Vielen Dank dafür. Gesellschaftlichen Einschränkungen in der letzten Zeit ist mir etwas genommen worden, was mir sehr viel bedeutet hat. Ich spreche davon dem Music of Color Dance, den wir einmal im Monat stattfinden lassen haben. Das war immer ein Ort, wo wir uns ausgetauscht, vernetzt und frei gewesen sind, frei zu sein und unsere Emotionen ausdrücken zu können. Und es bedeutet mir sehr viel, dass ihr jetzt dabei seid und diesen Moment vielleicht hier im Radio genießt. Das hier sind Womack and Womack. Sehr gut an die erste Veranstaltung, wo wir am Ende des Abends diesen Song gespielt haben und ein paar Leute verdutzt mit einem grinsenden Gesicht getanzt haben. Es war sehr, sehr schön. I lost wo wir schon beim Thema Jill Scott sind. Hier das Slowly Surely Edit von Theo Parrish, einem meiner absoluten Lieblingskünstler. Und vielleicht auch mein Lieblings-DJ. with your chickens when you think of next. Pick your trees, what the dickens if they're highly sexed. Food channels that were once canals to lift the heart of my morale. To know that we are pals. Yes. Old Vanity Fair with a capital B. You give me a share. You take it from me. Trees. Oh, jolly good show. Trees. With a capital O. Trees. It's tripping to go. Trees. Hello. Trees. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Shouts to all the in-betweenies out there. Thank you for listening. If you ever don't feel good enough about something, make sure not to dim your light. You're worth it. Thank you for listening. Und mit diesem Song reite ich dem Sonnenuntergang entgegen. Das war schon die letzte Selection der Music of Color Morning Show. Es bedeutet mir daher sehr viel, dass wir zusammengekommen sind, um gemeinsam Musik zu hören. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat und ihr nochmal die Sendung anhören wollt, könnt ihr zu Mixcloud gehen und bei Music of Color das nachhören. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche, euch weitere Songs präsentieren zu können und bin auch schon wieder gespannt, wen wir für die Interviews einladen. Schickt mir gerne eine Nachricht, wie es euch gefallen hat. Oder wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt. You can find me on the gram. One more special shout-out goes out to Marielle, who's living her life like it's golden. Ich bin wie gesagt erst nächste Woche wieder zurück und bis dahin beschäftige ich mich mit Fragen, die Marielle mir stellt. Wie ist das Verhältnis von Wasser zu Reis bei Risotto-Reis? Letzter Song von Incognito, Out of the Storm. Thank you. haben sich entschlossen, zu Hause zu bleiben, sitzen bequem in ihrem Sessel und sie erleben durch das technische Wunder Stereo das sensationelle Gefühl, dabei zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Radio Blau. Zu viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Was für ein Radio?